Wenn du bei deinen Schwestern gut hören. Ja, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما قال الله سبحانه وتعالى von mir und von euch annehmen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. Heute reden wir über Eigenschaften von Koran. Verschiedene Eigenschaften von Koran, von dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Buch, was Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart hat. In 23 Jahren, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran stückweise herabgesandt. In 23 Jahren, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat es bekommen. Er hat das rezitiert und er hat das erklärt. Und die Sahaba, die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, haben das gelernt und natürlich weitergeleitet und so weiter. Was sind die Eigenschaften vom Koran? Barakallahu fikum. Die sind sehr viele Eigenschaften, aber wir reden über manche Eigenschaften vom Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. سورة فصلت آية 41-42. سورة فصلت آية 41-42. Der Koran ist ein Buch, was heilig ist. Kein Fehler ist im Koran. Und das ist eine Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich habe zwei Dinge bei euch verlassen. Oder hinterlassen. Wenn ihr den beiden folgt, dann werdet ihr niemals irre gehen. Das Buch Allahs und meine Sunna. Eine Person vor Jahren der hat gesagt, der war ein Politiker, der gesagt, solange der Koran vorhanden ist, dann kann niemals Europa Orient einnehmen oder erobern. Auf jeden Fall, der Koran, barakallahu fikum, hat sehr viele Eigenschaften. Erstes, der Koran ist das Wort Allahs. Allah hat dieses Wort gesprochen. Und dieses Wort wurde dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart. Das fängt, Al-Quran fängt mit Surat Al-Fatiha an und endet mit Surat Al-Nas. Das ist alles eine Offenbarung Allahs und das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir sagen, das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, das ist eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, dass er spricht und er hat mit diesem Koran gesprochen, subhanahu wa ta'ala. Zweitens. Koran wird in der Anbetung benutzt. Das heißt, wenn man betet, dann liest man Koran. Und dann bekommt man dafür Ajr, Lohn. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Buchstabe von dem Buch Allahs liest, bekommt dafür Hasana. Und ein Hasana wird auf 10-mal vervielfacht. Ich sage nicht Alif, Lam, Mim, eine Buchstabe, sondern Alif ist eine Buchstabe, Lam eine Buchstabe, Mim eine Buchstabe. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi. Das heißt, wenn man nur eine Buchstabe vom Koran liest, bekommt man dafür 10 Hasana. Liest du Bismillahirrahmanirrahim, bekommst du dafür 190 Hasana. Subhanallah. Drittens, das Gebet ist ungültig, wenn man Koran im Gebet nicht liest. Und speziell natürlich Al-Fatiha, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der Surat Al-Fatiha im Gebet nicht liest, dann ist dieses Gebet ungültig. Liest man nicht, ist das Gebet ungültig. Viertens, es gibt keinen Fehler im Koran. Es gibt keinen Fehler im Koran, keine Änderung, keine Verfälschung. Im Gegensatz zu den anderen Büchern ist der Koran vollkommen, vollständig und niemand kann den Koran ändern, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Koran beschützt. الله ذاك في سورة الحجر آية 9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى هات دي أمانوك ود دي أرفينوك هرب كسنت und الله سبحانه وتعالى wird dies schützen. الذكر بدوجة قرآن وسنة vom Propheten. الذكر das wird die Ermahnung oder die Erwähnung ist Koran aus Koran und Sunna. Fünftens, es gibt keine Widersprüche im Koran. Es gibt keine Widersprüche im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nisa 82, أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بس بدودت يتدبرون فشتين ذي متأينزشت. بس بدودت فشتين ذي دي القرآن متأينزشت نشت وين دي القرآن von jemandem anderen außer Allah wäre, dann werden sie viele Widersprüche drin finden. Aber es gibt keine Widersprüche im Koran. sechsten. Allah subhanahu wa ta'ala hat das gleich gemacht, dass man den Koran auswendig lernt. Wenn du den Koran auswendig lernen willst, dann ist es leicht. Aber schwer ist, dass man dies behält. Das ist die schwierige Sache. Siebten, Barakallahu fikum. Der Koran ist Wunder. Und Allah hat die Leute herausgefordert, dass sie so wie der Koran bringen. Oder dass sie ein Stück oder ein Ayah vom Koran bringen, wie der Koran ist. Aber keiner kann das machen. Achten. Wenn man den Koran liest, dann bekommt man Ruhe im Herzen. Und dann bekommt man Barmherzigkeit von Allah. طيب، das bedeutet, liest man Koran, dann bekommt man liest man Koran, bekommt man Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala und Ruhe im Herzen. طيب. Neunten. Der Koran ist für die Leute, die am Leben sind, nicht für die Leute, die gestorben sind. Das heißt, man liest nicht Koran, wenn die Leute sterben. Da sagt man, ja, ich lese das, weil jemand gestorben ist, sondern richtig ist in der Religion, du liest Koran, damit du liest Koran, damit du Leben im Herz bekommst. Und das ist für die Leute, die am Leben sind, damit sie das als Rechtleitung haben, damit sie das praktizieren. Zehnten, Barakallahu fikum. Der Koran ist Heilmittel und gesund. Heilmittel für die Krankheiten des Herzens. Und Heilmittel für die Krankheiten auch des Körpers. Allah sagt in Surah Al-Isra, Ayat 82, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى هيربسنت ودا offenbart vom Koran was Shifa, das bedeutet Heilmittel oder gesund ist und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Elften, der Koran leistet Fürsprache am letzten Tag. Der Koran leistet Fürsprache am letzten Tag für denjenigen, der Koran gelesen hat. Der Prophet sagte, liest Koran. Nämlich, der Koran kommt am letzten Tag als Fürsprecher für diejenigen, die Koran gelesen haben. Das Hadith ist bei Muslim. Der Koran, 12. Der Koran steuert und hebt alle anderen Bücher auf. Das ist, der Koran steuert die anderen Bücher, die davor waren, und er hebt sie auf. Das heißt, der ist aktuell, der Koran. Alles andere ist nicht aktuell. Weil der Koran die letzte Offenbarung ist. Und es wird kein anderes Buch geben nach dem Koran. Deshalb steuert der Koran. Und es Maßstab für die anderen Bücher, die davor waren. Und das Aktuelle. Surat al-Ma'ida 48. 13. Die Wahrheit ist im Koran. Die Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist im Koran. Und die Urteile, die Normen, die im Koran sind, die sind vollkommen. Die Urteile im Koran, die sind gerecht und die sind vollkommen. Und Allahs Wort ist vollkommen. Perfekt. Vierzehnten, die Geschichten vom Koran, die sind alle wahre Geschichten und keine Märchen. Zum Beispiel die Geschichte von Ibrahim ist wahre Geschichte. Die Geschichte von Musa ist wahre Geschichte und nicht, dass man denkt, dass dies Märchen wäre. 15. Der Koran verbindet diesseitigen Leben mit jenseitigen Leben. Das heißt, im Koran wissen wir, wie wir gut leben können in diesem Leben und wie wir das jenseitige Leben auch gewinnen können. 16. Im Koran gibt es alles, was die Menschen brauchen. Bezüglich Glauben, Gottesdienste, Urteile, Normen, Verhalten, Benehmen, Wirtschaft, Medizin, Wissenschaft, alles findet man im Koran. Weil Allah subhanahu wa ta'ala alles erklärt in diesem Buch. Es gibt eine Wirkung. Es gibt eine Wirkung im Herzen, wenn man Koran liest oder hört. Bei Menschen und bei Jinn. Das wird der Koran bewirkt, die Herzen von den Leuten. 18. Derjenige, der den Koran lernt und der bringt den anderen Koran bei, ist unter den besten Leuten. Weil der Prophet sagte, der Beste unter euch ist derjenige, der Koran lernt und Koran beibringt. Das wird lernt und lehrt. 19. Barakallahu fikum. Dass man Koran liest, ist an sich selbst mit Lohn verbunden. der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der den Koran liest, gut liest, der ist mit den Engeln. Und derjenige, der den Koran liest und der Koran ist schwer für ihn, der bekommt zweimal Lohn. Was wird denn zweimal Lohn hier? Das wird einmal, weil er Koran liest und er bekommt für jede Buchstabe. Er bekommt für jede Buchstabe dann ein Hasana und einmal, weil er versucht, weil das schwer ist, er zeigt Geduld, er möchte den Koran lernen. Der Koran ist eine Rechtleitung. 20. Der Koran ist eine Rechtleitung für alle. Der Koran löst deine Probleme. Und wenn du traurig bist, dann lies Koran. Dann wird diese Traurigkeit weggehen. Und wenn du ein ruhiges Herzchen haben willst, dann kannst du das nur erreichen mit dem Koran. Das meiste, was man in den Suren vom Koran liest und was Allah von uns verlangt hat, ist, dass wir Allah allein und einzig anbeten, und das ist Tawhid. Weil das der Sinn ist. Tawhid. Dass wir Allah allein und einzig anbeten, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen als der Schöpfer und der Herr, und dass wir auch die Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen. Tawhid. Ist Barakallahu fikum der Sinn und Zweck, dass Allah uns erschaffen hat. Der Koran ist die Quelle, die erste Quelle in Fiqh 23. Der Koran ist die Quelle mit der Sunna für unsere Scharia. Und für unsere Religion. Koran und Sunna. Oder aus Koran und Sunna werden die Beweise genommen. Und nicht von Köpfen von den Leuten. Und nicht, Barakallahu fikum, dass man Teufeln folgt. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt im Koran, die Offenbarung bezüglich verborgenen Dinge, die in Zukunft passieren. Das sind verborgene Dinge, die in Zukunft passieren werden, liest man im Koran. Da könnte man als Beispiel Surat al-Qamar, Ayah 45 nehmen. Allah sagte, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ. Das sind, sie werden besiegt werden und sie werden wegfliehen. Das war in Mekka, Aber das passierte später, erst später in Medina. Allah hat im Koran herabgesandt bezüglich Römer und Persen, dass die Persen die Römer besiegen werden. Aber in ein paar Jahren werden die Römer die Persen besiegen. Und Allah hat erzählt auch, an einem Ort wird das passieren. Und das passiert. Es gibt auch andere Sachen da. Der Koran, das ist jetzt 26. oder 25. 25. Der Koran ist die Bedienungsanleitung in deinem Leben. Bedienungsanleitung in deinem Leben. Bedienungsanleitung in deinem Leben. Machst du das, was im Koran ist, dann wirst du gewinnen. Machst du das nicht, dann wirst du viel verlieren. Die Sprache im Koran. Die Sprache im Koran, die ist, barakallahu fikum, an sich selbst ein Wunder. Und wenn man den Koran liest und versteht, dann kann man nur sagen, Subhanallah. Und da kann man nur Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen und danken. Für die Gabe des Korans. Auf jeden Fall, es gibt auch andere Eigenschaften vom Koran. Aber man hat nicht so viel Zeit, dass man alles erzählt. Die letzte Eigenschaft, Barakallahu fikum, von diesen vielen Eigenschaften, Allah hat uns sein Buch erklärt und seine Worte sind die vollkommenen. Das bedeutet, wir brauchen nicht Metapher im Koran und wir brauchen nicht die Wörter nach unserem Kopf zu verfälschen. Sondern Allah hat uns die Sache genau erklärt. Und die Beispiele und Gleichnisse, die im Koran sind, die sind klar und deutlich dargestellt. Da braucht man dafür nur wissen, dass man weiß, was die richtige Bedeutung ist. Das heißt, wir brauchen nicht den Koran zu ändern. Oder, wal-iyadu billah, dass man sagt, ja, wir sind in dieser Zeit und die Leute, die haben Raumfähren in dem All und deshalb brauchen wir auch den Koran vielleicht anders zu verstehen. Wir brauchen sowas nicht. Barakallahu fikum, der Koran ist klar und deutlich. Und wer dem Koran und Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt, wird erfolgreich in diesem Leben sein und wird in Jenseits gewinnen. Aber wer das nicht hat, dann wird er viel verlieren. Das sehen wir heutzutage zum Beispiel bezüglich manchen Leuten, die den Koran nach ihren Gelüsten interpretieren wollen oder erklären wollen. Sie stecken, wal-iyadu billah, in großer Gefahr. und sie machen Unrecht. Die Erklärung vom Koran ist die Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Bestätigung von Koran ist die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Verdeutlichung des Korans ist die Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und man darf nicht Koran und Sunna voneinander trennen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns richtiges Wissen geben und viel Wissen vom Koran und Sunna von unserem Propheten geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. diese kleine Kinder, die zu uns im Raum kommen und die schreiben ein paar Wörter und dann gehen sie weg und die denken sie, dass sie recht haben, sage nur, ich meine, ein Kind bleibt nicht bis 22:45 Uhr. Die sollten schon längst, oder die gehörten schon längst zum Bett, sondern sie so ins Bett, die sollten schon schlafen. Aber dass einer kommt, der keine Ahnung hat und der Papagei mäßig macht, der nur wiederholt wie eine Kassette, das ist eine Schande. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute sagen, Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten, weil sie verführt werden von Teufeln. Ey Wallah. Verführt wurden von Teufeln, von Shaitan. Hätten sie die Wahrheit verstanden, hätten sie niemals das gesagt, was sie erzählen und was sie sagen. Aber Papagei erzählt nur, der weiß nicht, was er sagt. Und diese Leute sind schon. Auf jeden Fall, ich will nicht die Zeit, Barakallahu fikum, wirklich, ich will nicht die Zeit verbringen, dass man über solche Leute spricht, weil die Sache klar ist. Wenn man 3000 Beweise einfach in Mülleimer steckt, was willst du noch mit dieser Person diskutieren? 3000 Beweise, 3000. Nicht 5, 10 oder 100, 3000 von Koran und Sunna. Was willst du noch mit ihm diskutieren? Eine Frage haben wir die ganze Zeit gestellt. Seit Jahren wird eine Frage an diese Leute gestellt. Holt uns nur einen einzigen Beweis, einen einzigen Beweis von Koran und kein Beweis bis heute. Alles, was geholt wird, ist, ja, die Gelehrten haben das gesagt, ein Gelehrter hat das gesagt, aber wo ist der Beweis aus Koran und Sunna? Es gibt nicht. Seit Jahren warten wir auf eine Antwort. Nennt uns eure Regeln bezüglich Aqida. Nennt uns eure Regeln bezüglich Namen und Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt nicht. Nur Verstand. Und nur Meinung. Und am Ende Papagei. La hawla la quwwata illa billah. Auf jeden Fall möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem wahren, richtigen Weg befestigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Ich will die Zeit, ich habe jetzt 4 Minuten über dieses Thema gesprochen, ich finde das als Verschwendung der Zeit, aber trotzdem, das war nur eine Bemerkung, Barakallahu fikum. Nicht, dass man denkt, dass wir keine, Barakallahu fikum, Antwort für solche Sachen haben. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Auf jeden Fall, jetzt, Barakallahu fikum, ist bei mir Gebet. Ich muss jetzt zum Gebet. Und dann 8 Minuten, 15, so in 15 Minuten, das würde sagen wir, oder mehr, Das ist, sagen wir, 11:10 Uhr, machen wir weiter. Das ist 23:10 Uhr, machen wir weiter. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr eure Fragen an die Admin schicken. Wenn ihr Fragen habt, Barakallahu fikum, dann könnt ihr eure Fragen an die Admin schicken. Inshallah bis 23:10 Uhr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Könnt ihr Brüder und Schwestern mich gut hören? Wenn ihr dann etwas tippen, Barakallahu fikum. Ich weiß nicht, ob man Fragen hat. Die Admin, die können Bescheid sagen, wenn man Fragen hat. Ja, okay, dann fangen wir an. Bitte schön. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من مشان الحمد لله. Ich lese zuerst die Fragen zum Thema. Ich habe eine Frage, und zwar: Wie geht man am besten vor, wenn man den Koran regelmäßig lesen will? Was hilft dabei und wie macht man das am besten? Ich wiederhole, meine Frage ist, wie geht man am besten vor, wenn man den Koran regelmäßig lesen will? Was hilft dabei und wie macht man das am besten? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. ميقول الله سبحانه وتعالى deine Arbeit in deinem Buch schreiben. Wie könnte man oder was hilft, dass man den Koran regelmäßig liest? Eine Sache hilft, und zwar, dass man Barakallahu fikum Wille hat und dass man wirklich durchzieht, dass man Durchhaltevermögen hat. Und hier habe ich eine Empfehlung, speziell für die Brüder und Schwestern, die regelmäßig lesen möchten. Lieber ein Ayah oder zwei Ayat jeden Tag lesen, aber kontinuierlich, ständig, als viele Ayat zu lesen vom Koran und dann nicht mehr machen. Jeder von uns, natürlich bekommt für bestimmte Zeit sozusagen wie Langeweile oder diese kein Durchhaltevermögen. Deshalb hier ist sehr wichtig, dass man diese Eigenschaft hat. Das heißt, erstmal Wille zeigen, kontinuierlich, lieber wenig als viel. Lieber wenig als viel, aber kontinuierlich und ständig. Dir auch hilft, oder uns alle hilft, dass du jemanden mit dir hast, der das auch mitmacht. Das wird angenommen, du hast 3 oder 4 Leute und ihr liest alle Koran zusammen. Und zum Beispiel, wenn ihr ein Ayah vom Koran auswendig gelernt habt, dann kann man zum Beispiel den anderen vorlesen, was man gelernt hat. Und der andere auch liest und so weiter. Und so ist das eine Unterstützung. Das ist die Gruppe, was du hast, die Leute, das Umfeld, was du hast, ist sehr wichtig, wenn man Koran lernen möchte. Wenn man Koran lernen möchte, dann ist es auch sehr wichtig, dass man jemanden neben, oder dass du jemanden hast neben dir, der dich unterstützt und der dich unterstützt und der dir hilft und der macht dir auch Mut, dass wir sagen, ja, machen wir weiter und so weiter. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Die Frage war, wie kann man Koran immer lesen? Auch sehr wichtig ist, dass du verstehst, was du liest. Zum Beispiel, wenn du ein Ayah liest, dann lies mal Tafsir, die Erklärung dafür. Wenn du das nicht verstanden hast, dann frag mal jemanden, der Wissen hat, danach. Lies mal die Übersetzung von verschiedenen Übersetzungen, damit du das verstehst, richtig. Und das macht dir auch Spaß beim Lesen und beim Lernen. Man soll, barakallahu fikum, auch lernen, wie man Koran richtig rezitiert. Und man soll versuchen, auch ständig vom Koran was zu lesen im Gebet. Natürlich eine sehr, sehr gute Sache ist, dass man in der Nacht aufsteht und das liest, was man gelernt hat vom Koran. Jetzt vielleicht auch ein paar Empfehlungen für die Leute, die Koran auswendig lernen möchten. Möchtest du den Koran auswendig lernen? Erstmal, du musst aufpassen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird zu demjenigen, der Koran liest, gesprochen am letzten Tag. Lies mal vor und deine Stufe im Paradies ist bis zur letzten Ayah, was du vom Koran gelesen hast. Deshalb, barakallahu fikum, wenn man den Koran auswendig lernt, das ist große Gabe. Große Gabe. Und dazu, der Koran leistet viel Sprache am letzten Tag. Ist sehr wichtig, was wir heute erzählt haben. Willst du den Koran auswendig lernen? Wenn du ein Ayah jeden Tag lernst, nur eine Ayah. Schaut mal, wir haben 365 Tage im Jahr. Wenn du jeden Tag ein Ayah lernst, das bedeutet, du lernst in einem Jahr, du lernst in einem Jahr Surat al-Baqarah und Ali Imran. Subhanallah. Al-Baqarah und Ali Imran lernst du in einem Jahr. Und das sind barakallahu fikum, nicht wenig. Das bedeutet, die sind ungefähr 5 Kapitel von Koran. Oder 4 Kapitel vom Koran sind das Al-Baqarah und Ali Imran. Und wenn du jedes Jahr das machst, dann in ein paar Jahren hast du den Koran auswendig gelernt. Dafür nimm ein Exemplar vom Koran, was du immer davon liest, damit du das in deinem Kopf abbilden kannst. Das wird wie dieser fotografische Gedächtnis. Lies viel, wiederhole, lass die anderen auch davon hören, was du gelesen hast, damit sie dich bestätigen oder zum Beispiel dich korrigieren. Sei in einer Gruppe mit Leuten zusammen, dass du mit ihnen Koran liest. Benutze das in deinem Gebet. Lies in deinem Gebet viel Koran. So wirst du, inshallah, immer den Koran lesen. Und auch eine Empfehlung, lieber Koran lesen, als über die anderen Leute sprechen. Lieber Koran lesen, als dass man in Fitna mitmacht. Lieber Koran lesen, als dass man die Zeit verschwindet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle befestigen. Bitte schön. Barakallahu fiek. Ein kurzer Hinweis. Ich bitte die Brüder und Schwestern, ihre Fragen an Samir 278 zu schicken. Barakallahu fiekum. Die nächste Frage lautet: Darf man in einem Raum beten und Koran lesen, in dem es Bilder mit Lebewesen hängen? Darf man in einem Raum beten oder Koran lesen, in dem Bilder von Lebewesen hängen? Tafadhal, Sheikh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Natürlich, barakallahu fikum, die Frage, ob man darf, man darf. ob man darf? Man darf. Aber wenn Bilder von Lebewesen hängen in einem Raum oder wenn Statuen zum Beispiel in einem Raum sind, dann barakallahu fikum, kommen die Engel nicht rein. Deshalb willst du in einem Raum beten, wo die Engel nicht dabei sind? Willst du in einem Raum Koran lesen, wo die Engel nicht dabei sind? Das heißt, natürlich richtig ist, dass man in einem Raum betet, wo es keine Bilder von Lebewesen gibt. Aber bist du an einem Ort, wo Bilder dabei sind und du betest, es ist barakallahu fikum, natürlich weniger Ajr, aber man darf. Das heißt, man kann nicht sagen, man darf nicht. Man darf, aber besser ist, richtiger ist, dass man in einem Raum betet, wo keine Bilder dabei sind. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Bitte schön. Barakallahu fiek. Die nächste Frage lautet: Man sollte im Gebet Koran nur beim Stehen rezitieren. Darf man aber auch eine bestimmte Aya aus dem Koran als Dua auch in einer anderen Position sagen, zum Beispiel im Sujud oder beim Tashahud? Darf man den Koran, der eine Aya, die als Dua auch dient, in der Position des Sujud oder des Tashahud beten, lesen? Tafaddal, Sheikh. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Barakallahu Fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man Koran im Sitzen oder im Sujud rezitiert. Das bedeutet, du darfst kein Koran, wenn du in Niederwerfungszustand bist, rezitieren. Das darfst du nicht. Darf man aber eine Aya oder sowas in eine Position von Dua machen, bringen? Das bedeutet, dass du das als Dua bringst, nicht als Koran rezitieren. Ja, aber bitte ändere zum Beispiel ein Wort. Aisha sagte, keine yata'awwalu al-Qur'an. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Bittgebete, die im Koran sind, benutzt, aber nicht als Koran. Nicht als Koran, sondern als Bittgebet. Angenommen, steht im Koran, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhta'na. Das ist Koran. Wenn du jetzt in Sujud bist, sag nicht zum Beispiel, Rabbana la tu'akhizna. Sag Allahumma, Allahumma. Zum Beispiel, du hast das Wort geändert nur. Anstatt Rabbana, unser Herr, du sagst Allahumma, O Allah. O Allah, la tu'akhidna in nasina ukhtana. O Allah, so, es ist kein Problem dann, weil das dann Bittgebet wird und das ist kein Koran rezitieren mehr. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Bitte schön. Barakallahu fiek. Die nächste Frage lautet: Darf man den Koran laut vor sich herlesen zum Üben, obwohl man es noch nicht fehlerfrei kann? Darf man den Koran laut vor sich herlesen, auch wenn man es noch nicht kann, zum Üben? Ich weiß nicht, wird damit gemeint im Gebet, im Salah, oder wird das damit gemeint allgemein, dass wir jetzt, ich habe Koran zum Beispiel vor mir und ich sage, وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. So? Oder zum Beispiel beim Gebet, Allahu Akbar, Alhamdulillah, ich tue den Koran dann vor mir im Gebet. Nicht beim Gebet, beim Üben. Beim Üben ist natürlich ratsam, dass man laut, das ist ratsam, dass man laut, barakallahu fikum, liest und rezitiert, natürlich. Aber übrigens, wenn du allein rezitierst, dann denkst du immer, du rezitierst richtig. Aber wenn du dann später vor jemandem liest, dann sagst du falsch, hier, nee, da muss man richtig machen und so weiter. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Das bedeutet, wenn du mit Leuten zusammenkommst, dann ist das immer besser. Aber da Koran laut rezitieren, natürlich, rezitiere laut, damit du auch das hörst und wiederhole viel, wenn du den Koran richtig lernen willst. Wallahu ta'ala ala. Bitte schön. Barakallahu fiik. Die nächste Frage lautet, gibt es ein Tafsir des Koran auf Deutsch, den Sie mir empfehlen können? Gibt es einen Tafsir auf Deutsch des Korans, den Sie mir empfehlen können? Tafaddal, ja, Sheikh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Natürlich, barakallahu fikum, es gibt verschiedene Leute, die Koran sozusagen ungefähre Bedeutung vom Koran übersetzt haben. Es gibt zum Beispiel von Bavaria, es gibt von Bavaria diese Erklärung vom Koran, von der ungefähren Übersetzung vom Koran. Es gibt von Ahmed von Denver einen auch der Koran. Es gibt von Muhammad Rasul. Es gibt von Es gibt von Max Henning, es gibt von der Clan Verlag, es gibt von, ich meine, es gibt sehr viele. Es gibt sehr viele. Barakallahu fikum. Was ich empfehlen kann, es gibt natürlich auch von diesem, wie heißt der? Das neue, diese neue Tafsir, oder nicht Tafsir, das heißt nicht Tafsir, ungefähre Übersetzung von der ungefähren Bedeutung vom Koran. Bogenheim? Bogenheim? Ja, das ist von. Ja, genau. Ich meine, da könnte man. Barakallahu fikum, das empfehlen Frank Bobenheim, ja genau. Genau. Da könnte man das empfehlen. Aber ihr müsst aufpassen. Ihr müsst nur aufpassen. Ich meine, ich empfehle auch Muhammad Rasul übrigens. Diese der Koran, diese blaue. Ich empfehle das, aber da muss man aufpassen nur bezüglich Namen und Attribute. Bitte kein Passivwerbung für Al-Ahbash. Bitte kein Passivwerbung für Al-Ahbash oder für diese Leute. Hast du etwas, Uchti 2? Oder ich weiß nicht, wie du heißt. Hast du etwas, dann schreibst du das an die Admin. Aber bitte, diese Methode ist eine Art Werbung indirekt. Deshalb fürchte Allah. Und pass auf vor diesen Leuten. Ja, weiß ich, aber trotzdem schreib an die Admin, bitte. Barakallahu fiik. Ich habe nicht Falsches gesagt, als ich gesagt habe, fürchte Allah. Das ist kein Problem in unserer Religion, dass man den anderen sagt, fürchtet Allah. Ja. Nochmal. Ich empfehle Muhammad Rasul. Oder die anderen, aber da muss man nur aufpassen, Barakallahu fikum, bezüglich Namen und Attribute Allahs. Es gibt natürlich eine Übersetzung von dieser Ahmadiyya, das ist überhaupt Barakallahu fikum, da muss man das vermeiden. Und es gibt andere Übersetzungen, die Barakallahu fikum, da müssen wir davor warnen, weil sie die Bedeutung vom Koran ändern. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil 'azim. Aber allgemein zum Beispiel von Dämpfer, es ist allgemein in Ordnung, von Mohammed Rasul ist allgemein in Ordnung, von Bavaria allgemein, بارك الله فيكم. Es gibt natürlich auch eine gute, allgemein von Übersetzung, das ist von diesem, wie heißt er, Zeidan. Aber leider er ist Asch'ari und aqidamäßig macht er bestimmte Sachen, die nicht in Ordnung sind. Aber auf jeden Fall, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unterstützen, dass wir eines Tages, inshallah, eine richtige nach der Sunna Übersetzung, inshallah, veröffentlichen. Auf jeden Fall, es gibt hier in Audio Islam, gibt es, barakallahu fikum, unter Koran-Kategorie, ich denke, wir haben den letzten Kapitel des Korans alles insgesamt erklärt. Da könnte man das auch zuhören. Wallahu ta'ala ala alam. Bitte schön. Der sagt, die Schwester fragt nach Tafsir. Nach Tafsir, nicht nach der Übersetzung. Okay. Der beste Tafsir vom Koran ist von Ibn Jarir al-Tabari. Und ein sehr guter Tafsir ist, Barakallahu Fikum, ist von Ibn Kathir. Und heutzutage, oder vor ein paar Jahren, haben eine Gruppe von Gelehrten Tafsir von Ibn Kathir sozusagen durchgenommen und sie haben so ein Buch herausgegeben, das heißt Al-Misbah Al-Munir. Al-Misbah Al-Munir. Auf Deutsch, ich kenne kein Tafsir auf Deutsch. Es gibt kein Tafsir auf Deutsch für den Koran. Sozusagen Tafsir, kenne ich nicht. Wallahu a'lam. Bitte schön. Barakallahu fiek. Die nächste Frage lautet, das ist die letzte Frage, die im entferntesten Sinne mit dem Thema etwas zu tun hat. Darf man die Sunna-Gebete auch laut rezitieren? Darf man die Sunna-Gebete auch laut rezitieren? Tafadal Sheikh. Rabbil Alamin. Darf man in Sunna-Gebete laut rezitieren? Man darf laut rezitieren in Sunna-Gebete. Ich meine, es gibt kein Verbot, dass man in Sunna-Gebete man laut rezitiert. Aber es gibt so eine Regel bei den Gelehrten, die sagen, die Gebete, die Sunna-Gebete, die am Tag verrichtet werden, verrichtet man diese Gebete leise. Und in der Nacht, dann sind sie laut. Was bedeutet in der Nacht? Das wird Qiyam al-Layl. Das wird Qiyam al-Layl. Das wird in der Nacht aufstehen, dann zu beten. Und nicht, das heißt zum Beispiel die Sunna-Gebete nach dem Isha-Gebet oder nach dem Maghrib-Gebet, nein. Normalerweise rezitiert man die leise. Aber angenommen, eine Person rezitiert laut. Darf man? Ja, man darf. Wenn man sagt, man darf es nicht, dann sagen wir, gibt es dafür einen Beweis? Es gibt nicht. Hat der Prophet Sunna-Gebete, bestimmte Sunna-Gebete wie Wutr zum Beispiel oder wie Qiyam al-Layl, hat der Prophet Muhammad s.a.w. das laut rezitiert? Mit Sicherheit, der Prophet Muhammad s.a.w. hat das laut rezitiert. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bitte schön. Barakallahu fiek. Ich habe noch eine Frage zum Thema, die ich übersehen habe. Und zwar lautet diese: An Yawm al-Qiyamah wird den Gläubigen gesagt, lies Koran, so wie du in Dunya gelesen hast, und seine Stufe wird erhöht, bis er nicht mehr liest. Wie ist es mit denjenigen, die viel Koran lesen, aber nicht viel auswendig können? Werden sie auch am Yawm al-Qiyamah lesen und ihre Stufe erhöht? Wie ist der Hadith zu verstehen? An Yawm al-Qiyamah wird dem Gläubigen gesagt, lies Koran, so wie du in Dunya gelesen hast, und seine Stufe wird erhöht, bis er nicht mehr liest. Wie ist es mit denjenigen, die viel Koran lesen, aber nicht viel auswendig können? Werden sie auch an Yawm al-Qiyamah lesen und ihre Stufe erhöht? Tafaddal, ya Sheikh. Allahu a'lam. Allah weiß am besten, wie am letzten Tag diesbezüglich verfahren wird. Aber versuch in diesem Leben viel auswendig zu lernen und versuch viel zu lesen. Du bekommst dafür Hasana. Aber wie wird das genau sein? Ist das jetzt nur mit normalen Lesen oder ist das mit auswendig Lernen? Das wird Allah subhanahu wa ta'ala bestimmen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bitte schön. Barakallahu fiik. Ich fahre fort mit allgemeinen Fragen. Ich habe gehört, dass es beim Tayammum auch ausreicht, wenn man auf die Wand oder auf einen Tisch legt, da auf Gegenständen Staub ist. Ist der Tayammum gültig? Kann man Tayammum mit Staub machen, der auf Wänden oder auf Gegenständen vorzufinden ist? Tafaddal, ya Sheikh. الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم ja, das ist, die Sache ist mit Tayammum ist so, das bedeutet, wenn man eine Oberfläche hat und wenn man staubige Oberfläche hat, da kann man Tayammum machen. Das bedeutet aber nicht jede Art von Staub und sowas, sondern wenn das wirklich von der Erde ist. Das bedeutet, gibt es eine Wand, diese Wand ist zum Beispiel aus diese Wand ist aus Steine, aus Steinwand zum Beispiel, und drauf gibt es wirklich Sand zum Beispiel oder Staub. Oder zum Beispiel ein Tisch, da gibt es drauf viel Staub. Nicht jetzt ein bisschen, dass man sagt nur, ja, sondern wirklich staubig. Angenommen, da hat man das draußen gelassen und mit der Zeit kam viel Staub drauf. Und da kannst du drauf, natürlich, da kannst du Tayammum machen. Aber nicht wie manche Leute verstehen. Heutzutage geht man in die Moschee, da sieht man, ah, Wudu, Platz ist voll. Deshalb, was macht man? Sagt man, ja, okay, auf die Wand, und die Wand ist von Tapeten, mit Tapeten oder tapeziert. Dieser Barakallahu fikum, die Sache ist so, da muss man das richtig verstehen, wenn man sagt, staubige Oberfläche. Das ist nicht wirklich so zu verstehen, dass man jede staubige Oberfläche, sondern wirklich, dass das diese Sache gewohnheitsmäßig als wie ein Stein, und auf diesem Stein ist Staub oder Sand. Sozusagen, gewohnheitsmäßig sollte man das verstehen. Und nicht Barakallahu fikum, wie manche Leute heute bekommen, der sieht zum Beispiel einen Schrank in der Moschee und der schlägt auf den Schrank und macht oder auf die Wand. Nein, so ist das falsch. Aber wenn wirklich eine staubige, richtig staubige Oberfläche ist, ist kein Problem. Wallahu ta'ala ala. Barakallahu fiik. Die nächste Frage lautet, ich habe mich vor 6 Monaten von meinem Mann getrennt. Muss ich mir jetzt einen Wali suchen? Und wie lange soll man am besten vom Islam her warten, bis man wieder heiratet? Eine Schwester hat sich vor 6 Monaten von ihrem Mann getrennt. Muss sie sich jetzt einen Wali suchen, um wieder zu heiraten, und wie lange muss sie warten, bis sie wieder heiraten kann? Tafaddal, ya Sheikh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Natürlich, ihre Entscheidung liegt bei ihr. Das wird die Entscheidung liegt bei ihr. Aber wenn zu Heiratsvertrag kommt, ist es natürlich empfehlungswert, dass sie einen Vertreter hat, weil der Heiratsvertrag, der braucht einen Vertreter für die Frau. Das wird Wakil, heißt das. Und ihr? Zum Beispiel, wenn sie keinen, ich verstehe unter dieser Frage, dass diese Schwester keinen Vater, keinen Bruder und sowas, die Familie sind keine Muslim vielleicht. Und deshalb, sie können auch einen Bruder von der Moschee nehmen, der macht für sie Wali, oder der Imam der Moschee, der macht für sie Wali. Und da kann sie heiraten. Wie lange, islamisch gesehen, wie lange braucht sie zu warten, wenn ihre Idda zu Ende ist? Und ihre Idda ist in diesem Zusammenhang drei Hiob. Das bedeutet, oder das heißt, drei Perioden. Hat der Mann die Scheidung gesprochen, dann wartet sie drei Perioden. Und danach ist sie freie Frau und sie kann natürlich heiraten. Sie braucht, es gibt keine bestimmte Zeit außer dieser Ende. Wurde die Frau geschieden, dann braucht sie diese drei Perioden zu warten. Ist der Mann verstorben, dann 4 Monate und 10 Tage. 4 Monate und 10 Tage. Ist die Frau schwanger und wurde geschieden, dann bis sie entbindet. Ist die Frau, das wird, hat die Frau keine Periode mehr, dann wartet sie 3 Monate. Wurde die Frau geschieden ohne dass sie Geschlechtsverkehr mit dem Mann gehabt hat, das wird, man hat nur einen Vertrag gemacht und es gab keinen Geschlechtsverkehr, dann hat sie keine Idda, dann hat sie keine Anzahl Tage. Das ist die Regel in diesem Zusammenhang. Und danach kann sie normal heiraten, nach dieser Anzahl Tage, was ich erzählt habe, Barakallahu fikum, zu jeweiligen Frau. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bitte schön. Barakallahu fik. Eine kurze Anmerkung. Ich nehme keine weiteren Fragen mehr an. Barakallahu fikum. Die nächste Frage lautet: Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die inshallah Muslima werden möchte. Ich versuche ihr dabei etwas zu helfen. Meine Frage ist, ab wann eine Person die Shahada sprechen kann. Einerseits hoffe ich, dass sie die Shahada mit Überzeugung und Wissen spricht. Andererseits habe ich Angst, dass diese bei ihr noch einige Zeit dauern kann, da man den Islam nicht von heute auf morgen lernt. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wann wir die Dunya verlassen müssen. Wann sollte ein Kafir die Shahada aussprechen? Also gleich, ohne richtig zu verstehen, worum es Sache geht, ist mit Überzeugung oder wie Wiederkehren der Verdal ihrer Sheikh. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Die Sache ist so, natürlich, da muss sie mindestens verstehen, was La ilaha illallah bedeutet und was Muhammad Rasulullah bedeutet, dass sie allgemein damit einverstanden ist und dass sie den Islam praktiziert. Das ist alles, was sie am Anfang an braucht. Barakallahu fikum, durch die Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben wir natürlich solche Beispiele. Es gab Leute, die zu ihm gekommen sind und er hat mit ihnen nur ein paar Wörter gesprochen und sie haben den Islam angenommen. Aber andere hat es bei ihnen 18 Jahre oder 20 Jahre gedauert, bis sie den Islam angenommen haben. Das heißt, du kannst nicht jetzt sagen, bei dem brauchen wir 5 Jahre, bei dem brauchen wir 3 Jahre, bei dem brauchen wir 2 Jahre. Wie wird man Muslim? Indem man zugibt, dass Allah unser Herr ist, dass Allah unser Schöpfer ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala die Vollkommene ist und dass man Allah anbeten möchte. Man bestätigt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man will dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen und man will nach dem Islam leben und man schwört alles was ab, was gegen unsere Religion ist. Das heißt, dass man keine Götzen anbetet, dass man zum Beispiel keine Niederwerfung vor Götzen macht oder dass man keine Gräber anbetet, wie manche heute Gräber anbeten und so weiter. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wenn man das im Herzen hat, das ist genug. Das heißt, ist man davon überzeugt, Allah ist mein Gott, er hat mir alles gegeben, ich möchte ihn anbeten, der Prophet ist mein Prophet, ich glaube an ihn, ich möchte danach leben, der Koran ist mein Buch und der Islam ist meine Religion, dann kann man Muslim werden und dann lernt man schrittweise. Da lernt man schrittweise. Aber wir können nicht warten, Barakallahu fikum, bis alle Leute den Koran auswendig gelernt haben und bis sie die Sunna gelernt haben und bis sie alles, ich meine, das braucht sehr viel Zeit. Wallahu ta'ala ala wa ala. Das ist schön. Barakallahu fik. Die nächste Frage lautet: Wenn man auf die Mutter schwört, hat man den Schirk begangen? Auch wenn man unabsichtlich oder aus Vergesslichkeit dies tut, wenn man auf seine Mutter schwört, hat man dann Schirk begangen. Auch wenn man das unabsichtlich oder aus Vergesslichkeit oder Unachtsamkeit sagt. Tafaddal, ya Sheikh. Barakallahu fikum, schwören bei nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Schwören bei nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man nicht bei Allah schwört. Ist Schirk. Kleiner Schirk. Okay? Allgemein. Aber wenn man aus Vergesslichkeit gemacht hat, Unwissenheit gemacht hat, dann muss man Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten. Es gibt viele Leute, die das nicht verstehen, die das nicht wissen. Ich habe einmal jemanden getroffen, subhanallah. Ich habe jemanden getroffen in einem Land und diese Person folgt sozusagen Tariqat. Das heißt bei ihnen Tariqat. Tariqa. Ich kenne das, die Sufis und so. Auf jeden Fall, der war dabei und da kam ein anderer und die haben so ein Problem gehabt. Der andere hat ihm gesagt, ich schwöre bei Allah. Dann hat er sofort gesagt, Wallah habe ich das nicht getan. Wallah habe ich das nicht getan und sowas. Und er hat vielleicht 50 Mal bei Allah, der hat geschwört bei Allah subhanahu wa ta'ala, vielleicht 50 Mal. Subhanallah. Da hat ein anderer, der war dort, der hat ihm gesagt, nein, nein, nein, der soll bei seinem Sheikh schwören. Der soll sagen, beim Sheikh. Hat man ihm gesagt, sag beim Sheikh. Ich höre das Ganze, ja? Ich höre das Ganze. Da hat gesagt, nein, Mann, willst du, dass ich in die Hölle gehe? Ich habe gedacht, der meint, willst du, dass ich in die Hölle gehe, dass diese Sache schlecht ist. Ich war ein bisschen froh, ja? Nein, der meinte, beim Sheikh zu schwören, es ist so gewaltig und so groß, dass er seine Zunge nicht traut, beim Sheikh zu schwören. Vielleicht hat er nicht richtig dann gesagt. Aber bei Allah kein Problem, 50 Mal. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Schwören ist nur bei Allah. Ibn Mas'ud sagte, lieber, dass ich bei Allah mit Lüge schwöre, als nicht bei Allah zu schwören und die Wahrheit zu sagen. Warum? Weil Barakallahu fikum, Allah zu schwören, ist vom Glauben. Aber wenn man gelogen hat, dann hat man eine Sünde begangen. Aber wenn man bei etwas anderem außer Allah schwört, dann hat man Schirk begangen. Und Schirk ist schlimmer als Sünde. Deshalb, Barakallahu fikum, aufpassen. Deshalb muss man aufpassen und Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Man darf nicht bei Mutter oder bei Vater oder bei Grab und sowas schwören. Wenn man das gemacht hat, da muss man Allah um Verzeihung bitten. Wallahu ta'ala ala wa alam. Thank you. Barakallahu fiek. Die nächste Frage lautet. Die nächste Frage lautet. Eine Frage, ja. Ist es empfehlenswert, bis zum Fajr wach zu bleiben, wenn man Schwierigkeiten hat, zum Fajr aufzubleiben oder aufzuwachen? Ist es empfehlenswert, bis zum Fajr wach zu bleiben, wenn man Schwierigkeiten hat, zum Fajr aufzustehen? Tafaddal ya Sheikh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nein, das ist nicht empfehlungs- oder empfehlenswert, dass man bis Fajr wach bleibt, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht hat. Und Aisha hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist niemals wach geblieben von Isha zu Fajr, sondern die hat ein bisschen geschlafen. Salawatullahi wa sallam. Wenn man sagt, ja, das ist sehr schwer, dann wach zu werden, da soll man alle Maßnahmen nehmen, wirklich ergreifen, dass man aufsteht. Hat man alle Gründe oder alle Mittel versucht, Barakallahu fikum, und ist man nicht wach geworden, ist man nicht wach geworden und hat man alle Mittel versucht, dann ist man, Alhamdulillah Rabbil Alamin, da braucht man nicht außer dass man dieses Gebet, wenn man verschlafen hat, nachzuholen. Weil du dann befreit bist von der Sünde, weil das nicht in deiner Hand war. Du hast versucht und du bist nicht wach geworden. Aber dass man jeden Tag bis zum Fajr bleibt, wach, das ist natürlich nicht ratsam. Allahu ta'ala ala ala. Das heißt, dass man versteht, Barakallahu fikum, angenommen jetzt zum Beispiel, Salat al-Isha ist um 11, das ist 23 Uhr Nacht, dann bete Isha und schlaf sofort. Salat al-Fajr ist angenommen von 3 bis 5, zwischen 3 und 5. 5 ist Sonnenaufgang. Dann steht zum Beispiel 4.30 Uhr und bete. Oder 4 Uhr und bete. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jazakum Allah khairan. Das ist, ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern ein bisschen Acht geben. Ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern ein bisschen Acht geben, dass wir hier in Unterricht sind und wir machen hier Unterricht. Wir machen hier kein Dolmetscherbüro und kein Übersetzerbüro. Barakallahu fikum. Bitte schön. بارك الله فيك. Die nächste Frage lautet: Was bedeutet der Hadith, dass Allah Ta'ala gesagt hat, dass er Subhanahu wa Ta'ala das Geld erschaffen hat für die Verrichtung des Gebets und der Zahlung der Zakat? Was bedeutet der Hadith, Allah hat das Geld erschaffen für die Verrichtung des Gebetes und der Zahlung des Zakat? Tafadhal Sheikh. Das heißt, wenn du dein Gebet verrichtest und wenn du Vermögen von Allah bekommen hast und dein Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hast, dann verrichte das Gebet und gib dein Zakat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dir dieser Rizq gibt und er wird dir mehr geben, wenn du das Gute machst. Nicht, dass du denkst, du bekommst dein Rizq und tust du nichts. Nein, Allah hat dir eine große Gabe gegeben, damit du Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetest. Und das ist die Bedeutung von diesem Hadith. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Bitte schön. بارك الله فيك. Die nächste Frage lautet, es gibt ein Hadith, wonach Muhammad alayhi salatu wasalam bei einer schwarzhäutigen Frau an ihrem Grab gebetet hat, weil die Leute die Frau als minderwertig betrachtet haben. Meine Frage dazu, So wie ich informiert bin, darf man doch gar nicht an Gräbern beten. Wie, was ist dieser Hadith? Was hat dieser Hadith zu bedeuten? Nach einem Hadith soll der Prophet a.s. an einem Grab von einer von einer dunkelhäutigen Frau gebetet haben, weil die Menschen sie für minderwertig gehalten haben. Ist dieser Hadith authentisch? Tafaddal ya Sheikh. Das Hadith ist authentisch, aber ein bisschen nur Verbesserung, was man gesagt hat. Die Geschichte des Hadiths ist bekannt. Und zwar, es gab eine Frau, die in der Moschee sauber gemacht hat. Sie hat die Moschee vom Propheten sauber gemacht. Und sie war in der Moschee, so sie lebte in der Moschee. Und diese Frau ist gestorben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi geschlafen hat. Die Leute haben sie gewaschen und haben sie gebetet und sie haben sie bestattet oder begraben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi war natürlich dann wach. Und der hat erfahren, dass diese Frau gestorben war. Und die Leute haben sie begraben. Der Prophet hat gesagt, wieso habt ihr mich nicht geweckt, dass ich Leichnamgebet verrichte? Da haben sie gesagt, oh Prophet, wir haben dich gesehen, du hast geschlafen, wir wollten dich nicht stören. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und er hat vor dem Grab, nicht barakallahu fikum, wie manche denken, das wird auf, sondern dort, er hat Leichnamgebet verrichtet. Und von dieser Überlieferung sagt man, sagen die Gelehrten, wenn ein Moslem bestattet worden ist, ohne dass man Leichnamgebet verrichtet hat, da kann man vor dem Grab das machen als nein, barakallahu fikum, dieser bekommt einen Tritt. Ja, jazakallah khair. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kein Problem. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Person brechen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Person brechen. Und ihm eine Krankheit geben, die niemanden kennt, was das ist. Und dass er in diesem Leben leidet, bis er weiß, wie der Prophet Muhammad war und was er von großer Sünde gemacht hat, was er geschrieben hat. Und dann möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten zum Islam. Auf jeden Fall. Leichnamgebet hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verrichtet für diese Frau und die Gelehrten haben zwei Aussagen getroffen. Manche sagen, das ist eine Sache, die speziell für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Die anderen sagen nein. Auf jeden Fall, das ist die Geschichte mit dieser schwarzen Frau. Wie versteht man dieses Hadith? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat kein Leichnamgebet verrichtet. Und dann hat er nochmal das gemacht und das ist in der Religion. Allah Ta'ala ala wa ala. Bitte schön. Barakallahu fiik. Die letzte Frage für heute lautet, es heißt, dass im Paradies auf die Gläubigen auch wunderhübsche Frauen warten. Meine Frage dazu: Wie soll eine Frau des Gläubigen dieses verstehen? Verletzt man dabei nicht Gefühle, ihre Gefühle, also von der Frau? Es heißt, dass im Paradies auf die Gläubigen hübsche Frauen warten. Werden dadurch nicht die Gefühle der muslimischen Frauen der gläubigen Frauen verletzt? Tafaddal, ja, Sheikh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das hat überhaupt nicht mit Gefühlen, Verletzung zu tun. Das ist eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala, die die Gläubigen im Paradies bekommen. Und übrigens, die Frauen auch werden im Paradies die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, und sie werden zufrieden sein mit dem, was sie von Allah bekommen. Und diese Sache, dass das man sagt, ja, vielleicht ist das Verletzung von Gefühlen, da sagen wir, versuch dann zu deinem Mann besser zu werden, indem du im Paradies schöner aussehen wirst und besser sein wirst als diese Huris. Und zweitens, denke niemals, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht zufrieden stellt am letzten Tag, sondern du wirst mit Sicherheit zufrieden sein. Und Allah hat uns nicht alles erzählt, was er für Männer, gläubigen Männer und gläubigen Frauen vorbereitet hat. Aber mit Sicherheit, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was keiner sich vorstellen kann, das wird man bekommen. Dass man sagt, ja, das ist Verletzung, es gibt im Paradies keine Verletzung der Gefühle. Meint man im Leben? Dann versuch in dem Leben besser zu werden zu deinem Mann und bessere Frau zu sein. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn eine Frau ihren Mann schlecht behandelt, dann sagt die Huris, die ihm im Paradies gehört, fürchte Allah, was machst du mit ihm? Das bedeutet, wenn du ein bisschen eifersüchtig wirst auf diese Huri, dann versuch besser zu deinem Mann zu sein. Wie versteht man dieses Hadith? Oder diese Aussage vom Propheten, oder die Ayat, die davon erzählen, dass schöne Huris vorbereitet sind für die Männer. Ja, das ist die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah gibt wem er will, was er will. Und wir können nicht sagen, oh Allah, warum hast du das getan? Subhanallah. Wenn du bei einem König bist heutzutage, oder bei einem Richter bist im Gericht, dann sagst du ihm nicht, warum? Aber dann sagst du dein Herr und Schöpfer, warum? لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Also er wird nicht gefragt danach, was er getan hat oder was er tut. Aber sie werden gefragt am letzten Tag. Und sie werden gefragt nach ihren Taten. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Solche Fragen muss man ein bisschen, barakallahu fikum, vorsichtig sein bezüglich solcher Fragen. Man fragt nicht, warum. Man fragt, was hat Allah gesagt, damit wir tun. Wallahu ta'ala a'lam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. Inshallah, morgen ist Unterricht mit der Med, auch Abend, und dann treffen wir uns am Sonntag, bi'ithnihi ta'ala, ab 22 Uhr hier im Baum nochmal. Unsere Unterrichte für die Neuen vielleicht und die anderen Brüder und Schwestern, barakallahu fikum, die Unterrichte, die sind fast jeden Tag. Und die sind ab 22 Uhr Abend hier im Paltok. Dazu Dienstag und Donnerstag haben wir barakallahu fikum, ab 19 Uhr. Dienstag ist Aqida, das ist Glaube, ab 19 Uhr. Und Donnerstag ist Fiqh von Subul Salam ab 19 Uhr. Gestern war das barakallahu fikum ausgefallen, weil ich nicht da war. Ich war in Darmstadt, ich habe dort einen Unterricht, so ein Vortrag über Islam, Tradition oder Religion gehalten. Und deshalb fiel der Unterricht von gestern aus. Das wird ab 19 Uhr. Inshallah, aber wir treffen uns dann am Sonntagabend. Und barakallahu fikum, jazakumullah khairan. wenn ich was Gutes gesagt habe, dann von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ich was Schlechtes oder Falsches gesagt habe, von mir und von Shaitan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime überall schützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime überall schützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Brüder und Schwestern, unsere Männer und Frauen und Kinder in Libanon, in Palästina, überall auf dieser Welt schützen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Geduld geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Feinde des Islam zum Vernunft bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslimin befestigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Feinde brechen, die gegen Allah subhanahu wa ta'ala kämpfen und die Gläubigen töten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Wenn nicht, dann möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute brechen in diesem Leben. Das ist, was wir mindestens, barakallahu fikum, machen können. Dass wir Bittgebet machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime überall schützt und den Muslimen überall hilft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Gesundheit geben und allen Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen und alle Gläubigen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب